Fischer von Langenhoek, fahren hinaus in die See. Steh ich lange am Fenster noch, bis ich sie nicht mehr seh. Wenn sie singen das alte Lied von der Liebe vom Meer, summ ich leise die Melodie, denn ich liebe sie sehr. Schon seit meiner Kindheit kenn ich diesen Sang. Ich fuhr mit den Booten die Küsten entlang. Ich sah rot die Sonne, wild schäumen das Meer. Von Seemanns Geschichten erzählte es mir. Wenn die Fischer von Langenhoek fahren hinaus in die See, steh ich lange am Fenster noch, bis ich sie nicht mehr seh. Eine kleine Insel liegt im Norden, kennst du sie denn nicht? Dort, mein Lieber, bin ich groß geworden, glaubst du's etwa nicht? Fischer war mein Vater wie die anderen, liebte heiß das Meer. Um die fremden Küsten zu durchwandern, gab er alles her. Schon seit meiner Jugend hör ich diesen Sang. Ich fuhr mit den Booten die Küsten entlang. Ich sah rot die Sonne, wild schäumen das Meer. Von Seemanns Geschichten erzählte es mir. Wenn die Fischer von Langenhoek fahren hinaus in die See, steh ich lang am Fenster noch, bis ich sie nicht mehr seh, bis ich sie nicht mehr seh.